Von diesem Augenblick an wäre im wirklichen Leben die Sache der Jünger hoffnungslos und verloren gewesen. Man würde im Kreise der Richter, das heißt also der Gegner, so lange bei der naheliegendsten und natürlichsten Erklärung des leeren Grabes, die Jünger hätten selbst heimlich den Leichnam weggeschafft, verharrt und also weiterhin die Elf ohne Bedenken als Betrüger behandelt haben, bis die Verhafteten ihre Unschuld an dem Leichenraub bewiesen hätten. Ein solcher Beweis wäre aber in ihrer Lage ganz aussichtslos gewesen. Man darf eben die von vornherein ebenso feindselige wie vorurteilsvolle Einstellung der jüdischen Obrigkeit zu den Aposteln und ihrer verhassten Christusverkündigung nicht außer Acht lassen. Dem Synedrium lag nichts daran, den Behauptungen der Jünger bereitwilligst zu glauben, aber ihm lag alles daran, ihre gotteslästerlichen Reden als Lügen zu entlarven. Bis zum Äußersten misstrauisch zu bleiben, verstand sich bei solcher Einstellung auf Seiten des Synedriums und seiner Mitglieder ganz von selbst. Wir könnten hier sogar das Zeugnis des Evangelisten Matthäus als Beweis anführen. Danach haben nämlich die Hohepriester und Ältesten schon vor dem öffentlichen Auftreten der Jünger gewusst, dass das Grab Jesu leer sei. Matthäus erzählt, dass bereits am Auferstehungstage die Grabeswächter zu den Mitgliedern des Hohen Rates mit der Kunde gekommen seien, nach einem Erdbeben, bei dem sie alle wie tot zu Boden gefallen wären, sei das Grab leer gewesen. Die Obrigkeit, berichtet Matthäus weiter, hätte darauf den Wächtern Geld genug gegeben und sie veranlasst, überall auszusagen, die Jünger hätten während des Erdbebens den Leichnam weggeschafft. Ausdrücklich bemerkt der Evangelist, diese Rede ist bei den Juden ruchbar geworden bis auf den heutigen Tag. Einerlei, wie es sich auch mit dieser angeblichen Bestechungsaffäre wirklich verhalten hätte, so würde die Rede der Juden bis auf den heutigen Tag genugsam erkennen lassen, dass die Jünger mit ihrem Argument des leeren Grabes bei den auf ihre Vernichtung bedachten Gegnern überhaupt keinen Eindruck erzielt hätten. Wenn also keine anderen und keine handfesten Beweise für die behauptete Auferstehung Jesu beigebracht werden konnten, dann war jetzt das Urteil über die verwegenen Volksaufrührer bereits gesprochen. Und siehe, die Jünger hatten tatsächlich noch einen kapitalen Auferstehungsbeweis vorzubringen. Jesus sei wirklich und wahrhaftig vom Tode auferstanden, versicherten sie. Wenn der Hohe Rat das leere Grab nicht als Beweis gelten lassen wollte, dann könnten sie die Tatsache, dass ihr Meister lebe, dadurch bezeugen, dass er ihnen vom dritten Tage nach seinem Tode an lebend erschienen wäre. Setzen wir zunächst den Fall, die Jünger hätten, wie die liberale Theologie annimmt, als inneren Vorgang Visionen von Jesus erlebt, so versteht sich, dass die Behauptung solcher angeblich inneren Erlebnisse wiederum jeden Eindruck und jeden Glauben bei den empörten Synedristen vermissen ließen. Die Verhafteten mochten die Tatsächlichkeit ihrer Visionen noch so sehr beteuern und beschwören, die skeptischen Gegner, denen nur darum zu tun war, die Christusbewegung zu unterdrücken, hätten ihnen kaltblütig zu verstehen gegeben, sie möchten schleunigst mit solchen Phantastereien und Erfindungen Schluss machen. Dasselbe aber hätten die Apostel auch zu hören bekommen, wenn sie erklärten, es habe sich durchaus nicht etwa um Halluzinationen und krankhafte Geisteszustände gehandelt, sondern Jesus sei ihnen wirklich und wahrhaftig in seiner vollen Leiblichkeit und vor ihnen in der Außenwelt erschienen. Jesus habe damals in äußerer Gestalt wirklich vor ihnen gestanden, habe mit ihnen gesprochen und sei auch von ihnen mit ihren eigenen Händen betastet worden. Er sei nach seiner Auferstehung beileibe kein Gespenst gewesen, denn er habe sogar mit ihnen gegessen und getrunken. Die Synedrium-Mitglieder hätten sich solche Wunderdinge erst ruhig einmal erzählen lassen und dann neugierig gefragt, wo sich denn nun in diesem Augenblicke der Auferstandene aufhalte. Dann hätten sie zur Antwort bekommen, jetzt weilt der Auferstandene nicht mehr auf Erden, er ist in den Himmel gefahren und sitzt nun als Heiland zur rechten Jahwes. Im wirklichen Leben hätten die Richter, das heißt immer auch die Gegner, über dergleichen Behauptungen nicht bloß misstrauisch die Köpfe geschüttelt. Vorher hätten sie sich die Mühe nicht verdrießen lassen, die Apostel nach den näheren Umständen der Erscheinungen zu befragen. Man nahm also die Verhafteten einzeln vor und ließ sich erzählen, wie und vor allem wo sich die wunderbaren Vorkommnisse denn ereignet hatten. Was wäre bei dieser Befragung zutage gekommen? Wir wissen es bereits aus den entsprechenden Erörterungen des 4. Kapitels. Die Jünger hätten sich mit ihren Erscheinungserzählungen in einem immer größer werdenden Aussageknäuel von Widersprüchen verwickelt. Da sie allesamt an der bekannten grässlichen Gedächtnisschwäche litten, so berichteten einige von einer einzigen Erscheinung auf dem Berge in Galiläa, die Matthäus-Tradition, andere Jünger dagegen schworen, nicht in Galiläa, sondern in und bei Jerusalem sei ihnen der Herr erschienen, die Lukas-Tradition. Kurz und gut, aufgrund dieser widersprechenden Zeugnisse wären die Synedristen in ihrer Überzeugung bestärkt worden, es mit wahnbesessenen oder dummdreisten Betrügern zu tun zu haben. Dass nämlich Zeugenaussagen nur wahr und von Wert sind, wenn sie im Wesentlichen gleichlautend ausfallen, wusste ja nach Markus 14,56 auch die Mitglieder des Hohen Rates bereits. Demgemäß wäre dann über das Schicksal der Gefangenen entschieden worden.